Christoph die Zeltplane zurückschlug und von den beiden Jungs, die uns bewachten, hereingelassen wurde, war ich erstaunt. Erstaunt darüber, wie rückhaltlos freundlich Wanda und vor allem Mariam ihn begrüßten. Ihr Gesichtsausdruck schlug blitzschnell um, verwandelte sich von einem Ausdruck milder Langeweile zu einem wahren Sonnenaufgang. Mit einem mädchenhaften Quieken sprang sie auf und flog dem Arzt geradezu entgegen. Auch Wandas Gesicht hellte sich deutlich auf, auch wenn sie sich um ein wenig mehr Kontenance bemühte. Dass sie sich über den Besuch wirklich freute, war deutlich zu erkennen, und die Reinheit ihrer Emotionen wurde nur durch einen vorsichtigen Seitenblick in meine Richtung getrübt. Tatsächlich durchzuckte ein Gefühl mein Gehirn, noch bevor ich etwas dagegen unternehmen konnte, und Wandas Lächeln gefror, als sie die Entsprechung dieser Emotion ungefiltert in meinem Gesicht ablesen konnte, und sie trat einen Schritt zurück. Ich hatte meine Mimik schnell wieder im Griff und lächelte, wie ich hoffte, freundlich in die Runde. Gustav hatte von der kleinen Szene ohnehin nichts bemerkt, da er damit beschäftigt war, Mariam drei Kinderbücher in die Hände zu legen und ihr zu jedem einzelnen ein paar Worte sagte. Lindgren, die Brüder Löwenherz, Ronja Räubertochter und Momo von Michael Ende. Wie lange würde es wohl noch Menschen geben, die diese Werke kannten? Bevor mein Gehirn in eine endlose Spirale des Lamentierens über all das, was vermutlich für immer verloren gegangen war, hineindriftete, riss ich mich zusammen. Es war nur logisch, dass Wanda und Mariam sich mit Gustav angefreundet hatten. Nicht nur war der Arzt eine feste Konstante im Leben der beiden geworden, er war hier im Lager auch aus irgendeinem Grund der einzige Mensch, der sich den Luxus gönnte, sich nicht allein mit den Notwendigkeiten des täglichen Lebens zu beschäftigen. Er erlaubte es sich darüber hinaus auch, nett zu sein. Trotz oder vielleicht auch gerade wegen all dem Leiden und Sterben, das ihn in seinem Lazarettzelt umgab. Ich musste seine innere Stärke bewundern, auch wenn ich tief in seinen Augen bei einigen Gelegenheiten Trauer und das rote Glimmen unterdrückter Wut gesehen hatte. Gustav nickte mir jetzt zu. Freundlich lächelnd, aber deutlich reservierter, als er es bei den Mädels getan hatte. Ich beschloss, mit ein wenig Smalltalk zu beginnen. Wie die Lage im Lazarett wohl sei. Die Hunde machen ihm Sorgen, es verginge kaum ein Tag ohne neue Verletzte oder Tote, sagte er. Ob er denn genug Medikamente und Verbandszeug habe? Ja, er habe genug, sagte er. Und dann stellte ich leicht beschämt fest, dass wir unsere gemeinsame Gesprächsgrundlage bereits ausgereizt hatten. Zum Glück sprang Wanda für mich ein, bot ihm einen Platz am Campingtisch an und schob die von Mariam halb ausgelöffelte, aber noch lauwarme Dose Ravioli zu ihm herüber, die sie kurz zuvor über einem kleinen Gaskocher genießbar gemacht hatte. Wanda stellte präzise Fragen zu den Hundeattacken und es war herauszuhören, dass die beiden nicht zum ersten Mal über das Thema sprachen. Ja, der Schwarze sei wieder dabei gewesen, das zumindest hat die Patrouille berichtet, die gestern am Flussufer zwei Verletzte zu verzeichnen gehabt hatte. Beide, Wanda und Gustav, zeigten sich besorgt über die Finesse, mit der die Tiere angegriffen hatten. Drei Hunde hätten frontal angegriffen, und erst als das Feuer der Patrouille sich auf diese drei konzentriert hatte, seien fast ein Dutzend andere im Rücken der Männer aus den Hauseingängen und Büschen hervorgebrochen und über die Patrouille hergefallen. Gustav schätzte zwar, dass die Anzahl der Tiere zumindest leicht übertrieben war, aber dennoch, es schien, als würden die Hunde schlauer. Ob es an der Winterkälte lag oder nicht, konnte niemand sagen, aber gerade bei den schlimmsten Attacken der Tiere wurde immer wieder ein großes, komplett schwarzes Exemplar gesichtet, das mal selbst angriff und mal am Rande des Geschehens umherstrich. Als ich einwarf, dass es sich bei den wiederholten Sichtungen des Tieres um ein Äquivalent zum altbekannten Seemannsgarn handeln könnte und dass es möglich war, dass die Mitglieder der betroffenen Patrouillen die Gefahr großredeten, um selbst besser dazustehen, gab Gustav mir zwar recht, gab aber auch zu bedenken, dass die erhöhte Anzahl der Angriffe in den letzten Wochen allerdings Fakt seien. Ein Punkt für ihn. Er erläuterte seine Theorie zu der Geschichte und was er zu sagen hatte, kam mir plausibel vor. Anpassung, Rückkehr zum Rudelverhalten. Der Schwarze sei wohl aktuell das Alpha-Tier hier in der Gegend, und das nicht nur aufgrund von Größe, Aggressivität und Kraft, sondern auch aufgrund einer höheren Intelligenz. Als Sahnehäubchen führte Gustav den Winter und den mit der Kälte und dem Schnee einhergehenden Hunger der Tiere an. Seine Worte hatte er meistens an mich gerichtet, aber während er zwischen seinen Sätzen Ravioli in sich hineinschaufelte, glitt sein Blick immer wieder zu Wanda und auch zu Mariam, die sich von den erwachsenen Gesprächen gelangweilt mit ihren Büchern auf Wandas Liege zurückgezogen hatte. Verdammt, gleich würde er die letzte Ravioli geschluckt haben und ich hatte immer noch keine Ahnung, wie ich die Brücke zu meinem eigentlichen Anliegen schlagen sollte. Als Gustav gerade die Ravioli-Dose vor sein Gesicht hielt und hineinspähte, um sich davon zu überzeugen, dass sie auch wirklich leer war, und dann mit einem kleinen, resignierten Seufzer begann, mit dem Löffel Tomatensoße von den Seitenwänden zu kratzen, sprang Wanda erneut ein. »Der Gefangene von heute Nacht, wird er es schaffen?« »Wahrscheinlich.« Gustav wollte noch etwas weiter sprechen, doch plötzlich verharrte er. Sein Blick glitt zwischen uns hin und her. Er witterte etwas. Mit selbstbewusster Geste lehnte er sich auf dem Klappstuhl zurück, die Hände demonstrativ entspannt auf dem Campingtisch. Sein Blick war nicht feindselig, aber sehr aufmerksam. Wie bei einem Lehrer, der ahnt, dass seine Schüler ihm gleich einen Streich spielen werden. »Was wollt ihr?« Etwas in mir beruhigte sich. »Ihr«, hatte er gesagt. Er nahm uns als Einheit wahr. War ich gerade eben noch tatsächlich eifersüchtig gewesen? Ich schaute zu Wanda hinüber, und als ich merkte, dass auch sie ihren Blick zu mir gewandt hatte, schaute ich wieder weg. Die Geräusche im Lager hatten inzwischen zugenommen. Obwohl es hier nie ganz still war, da auch nachts innerhalb des Lagers patrouilliert wurde und auch bei den Versehrten auf den U-Bahn-Gleisen niemals wirklich Stille herrschte, so gab es doch einen klaren Tag-Nacht-Rhythmus und inzwischen war das Lager wohl vollständig erwacht. Ich senkte dennoch meine Stimme, damit die beiden Wachtposten vor unserem Zelt nichts hören und an Ivan oder gar Rolf weitergeben konnten. »Wanda«, fing ich an, ihrem blassen Marmorgesicht zugewandt. »Du kannst ihm alles erzählen«, schnitt sie mir leise, aber nachdrücklich das Wort ab. Die Tragweite der 5 Worte erschloss sich mir erst nach einer Sekunde absoluten Schweigens, das nur unterbrochen wurde, als Mariam eine Seite von »Die Brüder Löwenherz« umblätterte. Sie hatte ihn eingeweiht. Sie hatte ihn eingeweiht, ohne mir davon zu erzählen. Da war sie wieder, die Eifersucht. Da war sie wieder, diese unbestimmte Angst. Ich versteinerte mein Gesicht, so gut es ging, wollte um jeden Preis vermeiden, dass Gustav sah, wie sehr mich das Ganze aus der Bahn warf. Dann kam die Wut. Wanda hatte nicht nur sich selbst an einen Dritten ausgeliefert, sondern auch mich und Mariam. Auch wenn ich zu 100% sicher war, dass sie sich nach bestem Wissen und Gewissen entschieden hatte, Gustav unseren Plan zu offenbaren, und auch wenn sie wahrscheinlich gut daran getan hatte, mein Kopf war einfach nicht für komplexe Situationen gemacht. Ich war nach den Jahren des Umherwanderns schon damit ausgelastet, immer wieder über unser Dreiergespann und meine Position darin nachzudenken, hatte gerade begonnen, mich mit unserem Wir gegen den Rest-Arrangement wohlzufühlen. Eine vierte Person im Team konnte ich nicht gebrauchen. Menschen bedeuten Ärger. Immer. Aber es half ja nichts. Wanda hatte beschlossen, dem Arzt zu vertrauen, ihn eingeweiht, und ich konnte nichts dagegen tun. Diese Gedanken zu denken schien mehrere Sekunden gedauert zu haben. Gustav sah mich immer noch an. Wanda sah mich immer noch an. Ich hoffte, dass meine Stimme funktionieren würde, und begann zu sprechen. Du weißt alles, dass Silva, die Degenerierten, wie wir zusammengefunden haben. Gustav nickte nur. Okay, dann weißt du auch, wer der Mann ist, den sie gestern ins Lazarett gebracht haben. Wieder nickte Gustav. Soweit, so gut. Ich fasste ihm zusammen, was ich in der vergangenen Nacht erlebt hatte, und schloss mit dem Verdacht, den Wanda und ich hegten. Rolf hatte irgendetwas mit Einhand zu tun, und er wollte, dass es geheim blieb. Ich erzählte, dass wir davon ausgingen, dass auch die drei Diebe, die ich verfolgt hatte, in die Sache verstrickt waren, und dass Rolf, nachdem er irgendwie erfahren hatte, dass der Ivan mich auf die Männer angesetzt hatte, seine Position als Ivans rechte Hand ausgenutzt, einen Haufen von Ivans Jungs zusammengetrommelt und sich aufgemacht hatte, seine Spuren endgültig zu verwischen. Ob auch der Ivan einen Verdacht gegen Rolf hegte, konnten wir nicht wissen, aber wir mussten zunächst davon ausgehen, dass es unser aller Anführer tatsächlich nur um die Diebstähle ging und dass Rolf immer noch das Vertrauen des Osteuropäers genoss. Deswegen mussten wir Einhand befragen. Wir mussten herausfinden, um was es bei der ganzen Sache ging, und zwar am besten noch, bevor das offizielle Verhör durch den Ivan begann. Bei dem würde nämlich Rolf mit Sicherheit auch anwesend sein. Und dann konnte er Einfluss nehmen. Gustav schwieg einen Moment. Und dann sagte er etwas, das mich frösteln ließ. Wenn ihr beide recht habt, dann müssen wir vor allem dafür sorgen, dass ihr und Einhand bis zum Verhör morgen am Leben bleibt. Am besten wird es sein, wenn ihr auf euch aufpasst und ich auf diesen Einhand achte. Wer weiß, was der blonde Teufel plant. Keiner von uns kann sagen, wer noch in dieser Geschichte mit drinnen steckt. Und auch wenn niemand der anderen wissentlich mit Rolf gemeinsame Sache macht, so könnte er doch seine Befehlsgewalt nutzen, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Mit diesen Worten stand Gustav auf. Ich muss zurück ins Lazarett. Ich war ohnehin schon zu lange hier. Dann griff er in die Innentasche seines von getrocknetem Blut und wer weiß was noch für Flüssigkeiten und Substanzen befleckten, abgetragenen Kittels, vergewisserte sich mit einem Blick in Richtung des Zelteinganges, dass er unbeobachtet und die Zeltplane nach wie vor geschlossen war, und legte ein mit Hanfschnur verschnürtes Bündel vor mir auf den Campingtisch. Als er das Zelt verließ, schnauzte er einen unserer Wächter an, ihm gefälligst aus dem Weg zu gehen. Dann war er weg. Während ich langsam meine Hände nach dem Bündel ausstreckte und begann, die Knoten zu lösen und Wanda irgendetwas neben Mariam auf der Liege zu suchen schien, fragte die Kleine, wieso Gustav sich nicht von ihr verabschiedet hätte. Aber weder ich noch Wanda antworteten ihr. Als ich es endlich geschafft hatte, das Bündel aufzuschnüren und mit einem großen Fragezeichen im Gesicht auf die Metallteile, die Patronen und das kleine Messer hinunterblickte, nahm Wanda mir gegenüber auf dem Stuhl, auf dem Gustav gerade noch gesessen hatte, Platz, legte ein weiteres Bündel auf den Tisch und schlug es auf. Dann begann sie, die Pistole zusammenzusetzen. Während ich wortlos beobachtete, wie ihre Finger die Einzelteile zu einer funktionierenden Einheit zusammenfügten und zu guter Letzt 5 Patronen in das Magazin luden, versuchte ich mit mäßigem Erfolg, meine Wut zu bekämpfen. Als sie fertig war, fuhr ich sie zischend flüsternd an. »Was soll das? Wie lange weißt du ja schon Bescheid? Wieso sagst du mir nichts? Vertraust du mir wirklich so wenig? Wieso bringt Gustav dir Waffen? Was ist, wenn du damit erwischt wirst? Das Idiot!« zischte sie zurück. »Denkst du wirklich, ich würde alles dir überlassen? Denkst du wirklich, ich will hier im Zelt verrotten und warten, bis du von deinen Heldentaten nach Hause kommst? Genau genommen weiß ich nicht einmal, wieso du überhaupt bei uns bist. Aber eins weiß ich genau, ich werde niemals, niemals wieder von jemandem abhängig sein. Und ich nehme keine Almosen an. Und ich werde niemals wieder jemand anders Entscheidungen für mich treffen lassen. Wenn du denkst, dass du alles alleine regeln kannst und der Einzige bist, der eine Ahnung hat, dann liegst du sowas von falsch. Während du da draußen mit deinen Kumpels rumhängst und den Härten markierst und beim Ivan rumschleimst, hab ich einen Verbündeten für uns gefunden, vielleicht sogar einen Freund.« Sie setzte ihre Tirade zornig flüsternd fort und ich klinkte mich aus dem Strom ihrer Silben aus. Ich war zu überrascht über ihren Ausbruch. Ich hatte wirklich unterschätzt, wie schwer es ihr gefallen war, hier festgehalten zu werden. Nach ihrer Gefangenschaft und der Machtlosigkeit und den Brosamen, den ihr der verdammte alte Thomas hingeworfen hatte und die anzunehmen sie gezwungen gewesen war, war es für sie offensichtlich die Hölle gewesen, jeden Tag auf mich und meine Berichte von der Welt da draußen zu warten. Und während ich dachte, alles im Griff zu haben und mit unserem Plan gut voranzukommen, litt sie hier im Zelt Qualen. Es gelang mir irgendwann, meine Verblüffung, meine Wut und meine Ängste zu verdrängen. Ich hob beschwichtigend die Hände und tatsächlich ließ diese Geste Wanders Wortschwall, der sich offensichtlich schon seit langem aufgestaut hatte, versiegen. Ihr sonst so blasses Gesicht hatte sich ob dem emotionalen Ausbruch stark gerötet und irgendwie sah sie peinlich berührt aus, während sie, wohl nur um ihre Hände zu beschäftigen, das Magazin in die Pistole schob und die Waffe anschließend sicherte und neben Mariam, die uns ängstlich beobachtete, unter ihrem Kopfkissen verstaute. Das kleine Messer schob sie in meine Richtung und ich nahm es an mich, wickelte es, um mich nicht an der überraschend scharfen Klinge zu verletzen, nach kurzem Überlegen in den Stofffetzen, in dem die Waffenteile gewesen waren, und schob es an der Innenseite in meinen linken Stiefel. Nachdem wir auf diese Weise wieder etwas zur Ruhe gekommen waren, wandte ich mich wieder an Wanda, die jetzt neben Mariam auf dem Bett saß und ihr beruhigend den Kopf streichelte. »Okay, Du hast Gustav also alles erzählt. Er weiß über uns Bescheid, über das Silber und darüber, dass wir hier abhauen wollen, sobald der Winter vorbei ist, ja? Sie nickte bestätigend. Aber was weißt du über Gustav? Sie begann zu erzählen, zuerst ein wenig stockend, aber dann immer schneller und sicherer. Gustav wollte ebenfalls weg von hier, aber der Reihe nach. Vor dem Krieg war er Arzt in einem Militärkrankenhaus in Landstuhl gewesen, stellvertretender Chefarzt, um genau zu sein. Und auch während der Krieg tobte und immer grausamere und aberwitzigere Formen annahm, versah er dort seinen Dienst. Seine Familie war anfangs noch in einer Wohnung, in einem beschaulichen Haus mit Garten, in Mittelbrunn untergebracht gewesen. Eine Frau, ein Sohn und zwei Töchter. Nachdem die geordneten Fronten immer weiter aufbrachen und von den Landesgrenzen ins Inland wanderten und schlussendlich ganz zusammenbrachen und die Zivilbevölkerung immer stärker in Mitleidenschaft gezogen wurde, bat Gustav darum, seine Familie auf dem umzäunten und bewachten Gelände des Krankenhauses unterbringen zu dürfen. Aber der Offizier, der für die Sicherheit des Militärkomplexes zuständig war, verweigerte Gustav diese Gunst. Wo käme man denn da hin, wenn das jeder wollte, und so weiter und so weiter. Dann kam es, wie es kommen musste. Die Kriegswirren trieben einen Trupp Deserteure irgendeiner untergegangenen Nationalstreitmacht nach Mittelbrunn und sie taten, was hungrige, verzweifelte Männer ohne jede Hoffnung immer taten. Als der Trupp weitergezogen war, war das Haus niedergebrannt und Gustav war nichts geblieben, als die verkohlten Leichen seiner Lieben zu begraben. Anschließend tötete er wahnsinnig von Trauer und Wut den Offizier, der Gustavs Familie seinen Schutz versagt hatte, und flüchtete. Von den ersten Jahren nach dieser Tat hatte er Wanda nichts erzählt, aber entweder durch Zufall, Glück oder durch weise Voraussicht hatte er es geschafft, die letzten Schlachten und den finalen, sinnlosen Einsatz der Massenvernichtungswaffen in der letzten Phase des Krieges zu überleben. Nach einiger Zeit des einsamen Wanderns fand er Anschluss an eine kleine Gemeinde von anderen Überlebenden im Schwarzwald. Der Krieg hatte diese Gegend weitestgehend verschont, aber als die Lieferungen von Lebensmitteln und anderen Konsumgütern irgendwann immer seltener wurden und bald ganz ausblieben, kam der Hunger auch dorthin. Obwohl die Gegend landwirtschaftlich geprägt war und man eigentlich meinen sollte, dass es gerade die abgelegenen und nicht vollständig durchindustrialisierten Gebiete einfacher haben sollten, mit Notsituationen und Engpässen umzugehen, kam es zu Unruhen innerhalb der kleinen Gemeinde, denn die Handvoll Grundbesitzer hielten stur und eisern an ihrem Besitz fest, sie waren nicht bereit zu teilen, was sie hatten, und in den resultierenden Unruhen und den gewalttätigen Streitigkeiten schlug Gustav sich auf die Seite der Habenichtse. Als sich dann herausstellte, dass deren Sache, laut Gustav wollten sie nur das Nötigste, aussichtslos und die Gruppe stark dezimiert worden war, suchten sie ihr Heil in der Flucht. Er und eine Handvoll anderer Frauen und Männer zogen bald hierhin, bald dorthin. Manchmal blieben sie eine Weile in der einen oder anderen Gemeinde, arbeiteten, trieben Tauschhandel, verdingten sich als Bewacher von winzigen Karawanen, die die Siedlungen auf dem Land und die wenigen Enklaven in den Städten miteinander verbanden oder gingen auf eigene Rechnung auf Beutezug. Irgendwann kam es innerhalb der Gruppe zu einem Zerwürfnis. Es war wohl um irgendeine Frau gegangen und das Ende vom Lied war gewesen, dass Gustav und die holde Dame die anderen tot zurückließen. Dann hatte es die beiden nach Frankfurt verschlagen, wo sie von einer von Iwans Patrouillen aufgegriffen wurden. Die Frau, die Gustav offensichtlich sehr am Herzen gelegen hatte, wurde bei der Festnahme durch Iwans Jungs schwer verletzt, und Gustav schrie und tobte so lange in der unterirdischen Zelle, in die man die beiden fürs Erste gesperrt hatte, bis man ihm die medizinische Ausrüstung brachte, die er verlangte. Es gelang ihm, das Leben der Frau zu retten, auch wenn sie, Gustavs Aussage nach, nicht mehr dieselbe war wie zuvor. Abwesend sei sie gewesen, apathisch, und schließlich sei sie trotz aller Mühen einfach gestorben, im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde. Gustavs Beharrlichkeit und seine Fähigkeiten als Arzt hatten sich vorher allerdings bis zum Iwan herumgesprochen, der damals schon Herrscher des Hauptbahnhofs war. Und so kam es, dass der Iwan, ähnlich wie bei Wanda und mir, die Zuneigung Gustavs zu dieser Frau benutzte, um ihn in seine Dienste zu pressen. Gustav wurde vom Iwan zum Chefarzt des Hauptbahnhofs befördert. Die Frau blieb unter strenger Bewachung in ihrer Zelle in den U-Bahn-Tunneln. Während ich mich fragte, wie viele Gefangene der Iwan dort unten wohl hielt und ob die Zelle, in der ich ebenfalls einige Zeit verbracht hatte, dieselbe Zelle war, in der diese Frau zu leben aufgehört hatte, fuhr Wanda mit ihrem Bericht fort. Einige Zeit lang wäre es gut gegangen. Gustav flickte Iwans Fußvolk zusammen, nähte Messer und Pfeilwunden, pulte Kugeln aus Eingeweiden, behandelte die Versehrten so gut es ging und kümmerte sich in der wenigen freien Zeit, die ihm blieb, um die Dame seines Herzens. Als diese dann trotz aller Mühen elend verendet war und Gustav sie tot auf dem Zellenboden gefunden hatte, schwor er insgeheim Rache, denn er machte die Einzelhaft, zu der Iwan sie verdammt hatte, für ihren schwindenden Lebenswillen verantwortlich. Vordergründig spielte er den folgsamen Doktor, der nicht wusste, wohin er sonst noch gehen sollte. In Wahrheit allerdings hatte er einen anderen Grund, hier zu bleiben. Er wollte Iwan tot sehen, der Gustavs Flehen, die Frau freizulassen, niemals stattgegeben hatte. Seine Maske war perfekt, und hatte ich vorhin schon seine ruhige, freundliche Art bewundert, so tat ich es jetzt mit dem Wissen um seine Geschichte im Hinterkopf umso mehr. Wie ein perfekt getarnter Jäger wartete er auf seine Gelegenheit, streckte seine Fühler aus und lauerte. Das erklärte auch, warum er von Anfang an den Kontakt zu Wanda, den Kontakt zu uns gesucht hatte. Er hatte uns sicher schon am Tag unserer Ankunft als potenzielle Verbündete identifiziert. Jetzt machte ich mir keine Sorgen mehr. Dieser Mann würde uns nicht ans Messer liefern. Für ihn waren wir vermutlich die beste Chance seit Jahren. Ich meine, klar, Gelegenheiten, mit einem versteckten Messer an Iwan heranzukommen, hatte es in der Zeit, in der Gustav hier lebte, sicherlich genug gegeben. Aber er dachte offensichtlich weiter. Und irgendwie glaubte ich auch, dass er eine Art Verantwortungsgefühl, sicherlich nicht dem Iwan und seiner rot bebänderten Pseudo-Elite gegenüber, aber auf jeden Fall gegenüber den Versehrten und Verkrüppelten auf den U-Bahn-Gleisen entwickelt hatte. Darüber hinaus war er jemand, der leben wollte, das verriet seine Geschichte. Darüber hinaus war er jemand, der offensichtlich leben wollte. Das hatte seine Geschichte verraten. Seine Rache würde niemals selbstmörderische Züge annehmen. Dazu war er einfach nicht der Typ. Damit konnte ich leben. Mehr noch. Ich sah jetzt ein, dass Wandas Offenheit uns einen perfekten Verbündeten beschert hatte, den ich mit meiner Eigenbrötlerei niemals aufgetan hätte. Und so streckte ich meine Hand über den Tisch aus, Wanda entgegen. Kriegsbeil begraben. Die Antwort kam prompt. Sie ergriff meine Hand, schüttelte sie und meinte, aber nicht zu tief. Ich wusste, dass sie damit nicht unser beider Kriegsbeil meinte, sondern das Kriegsbeil, das wir für das Silver und die Degenerierten bereithielten. Inzwischen war es Mittag geworden. Mariam, die anfangs gebannt Gustavs Geschichte gelauscht hatte, war über den ersten Seiten der Brüder Löwenherz eingenickt. Es ging noch nicht so schnell mit dem Lesen. Meinst du, dass Gustav es irgendwie hinkriegt, einen von uns zu Einhand zu schmuggeln? Eher nicht. Ich denke, er wird ihn selbst befragen. Wir sollten tun, was er empfohlen hat. Am Leben bleiben. Du musst irgendwann auch mal schlafen. Leg dich zu Mariam. Ich übernehme die erste Wache, sagte sie, holte die Pistole unter dem Kissen hervor und wandte ihren Blick dem Zelteingang zu.